hab sie schon gesehen. Sicher wirst du mich verstehen. Nun möchte ich fliegen. Jetzt wird es endlich Zeit. Mach dein Herz dafür bereit. Lass dich besiegen. Wenn ich dann vor ihr stehe, denk ich mir, mein Gott, oh weh, was soll ich sagen? Das geht uns allen so. Liebe kommt doch nirgendwo, ganz ohne Plagen. Spazieren. Dem, der das Glück nicht drängt, auch wenn's in der Seele brennt, öffnen sich Türen. Webradio-Werbung neue Kunden gewinnen. Aktion.audimark.de. Outdoor-Bekleidung für echte Männer. Jede Jahreszeit und jedes Wetter. Herrenoutdoor.de bietet dir preiswerte Bekleidung zum Wohlfühlen. Nur echte Männer bestellen unter herrenoutdoor.de. Herrenoutdoor.de, der Onlineshop für echte Männer. Jetzt bestellen!